नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। इति पीसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदुः अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथिः सत्ता देवमनुषाणां बुधो भगवा स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीथिको अकालिको ऐहिपास्सिको औपनायिको पच्चत्तं वेदितंबो विनुहि ती सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदां चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुगळा एस भगवतो सावकसंगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसा त्येवं बुद्धं सरन्तानं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा चम्पितत्तं वा लोमहंसो न हे सती। So, gestern haben wir erklärt, bisschen der Hintergrund von der Yogacara-Erklärung von Anapanasati, nicht nur Yogacara, es ist viel gemeinsam mit was wir in anderen Schriften von nördlichen Buddhismus, Abhidharma Kosha und so weiter auch finden können. Dann haben wir angefangen mit den 5 Schritten, durch die man dann diese Meditation Anapanasati im Sinne von Shamatha und Vipassana meistern sollte. Erster Schritt haben wir erklärt, ist Ganana, genauso wie in Visuddhimagga, wo erster Schritt auch Ganana ist, zählen. Wir haben gesehen, dass da Zählen ist besonders betont, indem es die erste Schritt für Shamatha Vipassana ist die Einspitzigkeit des Geistes. Ohne Einspitzigkeit des Geistes die Shamatha Vipassana kann nicht wirklich effektiv geübt werden. Und eben diese Mittel für Einspitzigkeit des Geistes ist Zählen, wenn man Anapanasati übt. Durch Zählen kommt man zu Einspitzigkeit des Geistes, indem der Geist bleibt, entwickelt die Gewohnheit zu bleiben bei dem erwünschten Objekt und bleibt einfach da. Wenn es der Fall ist, dann Shamatha und Vipassana kann entwickelt werden. Ich werde immer fragen am Anfang von dem Vortrag, ob es irgendwelche Fragen gibt in Bezug zu was wir gelernt haben, ne, gestern. Wenn nicht, indem wir nicht viel erklärt haben, dann machen wir weiter. Ist das besser so? Oh, ja, bitte. Ja, Sie haben gestern von Tina und Mita gesprochen Tina und Mina ja, ja. Und danach von Aufgeregtheit meinten sie das vierte, also Udacha und Kukucha. Ja, es hat natürlich Udacha, Kukucha, aber die fünf Nivaranas sind Kanman. Kann man zusammenstellen und das wird gemacht auch in Theravada, auch im nördlichen Buddhismus, als einfach Tendenz des Geistes zu senken, das ist dann Tinamida, und Tendenz des Geistes zu Aufgeregtheit, das ist dann die alle anderen Hindernisse, alle anderen vier Hindernisse sind in der Tat nichts anderes als Zustand von gewisser Aufgeregtheit. Indem der Geist nicht Ruhe in sich selbst findet, dann sucht er Objekte von Anhaften oder von Abstoßen oder dann Aufgeregtheit selbst, das ist Unruhe, nichts anderes als Unruhe des Geistes. Die Kaukritiam oder Kukucha ist nichts anderes auch als Ausdruck für diesen Zustand. Und natürlich Zweifel auch kommen dazu, indem der Geist zerstört ist, wird er nicht imstande sein, bei dem erwünschten Objekt bleiben. Dann zweifelt er an, was er macht. Das sind alles Zustände von Aufgeregtheit, Unruhe. Aufgeregtheit ist nichts anderes als Zustand von Unruhe. Und die Samsara von den Meditierenden ist nichts anderes als dann diese Tendenz von Geist zu schweben, das ist dann Aufgeregtheit. Und, oder wenn er nicht schwebt, dann sinkt er. Das, ich glaube, haben diejenigen, die meditieren, bestimmt viel, viel mal erleben können. Ich brauche nicht zu erklären. Also alle Hindernisse kann man eigentlich zusammenfassen als zwei Tendenzen, Aufgeregtheit und Senken des Geistes. Die soll man vermeiden. Wenn man das machen kann, kommt man in Shamatha und Vipassana, sonst nicht. Dann sprachen Sie gestern von Körperlichkeit und Geistigkeit und Sie nannten die Begriffe Kaya und Chitta. Kaya und Chitta. Name Rupa. Nama Rupa, Kaya, Chitta, ja, ist sehr ähnlich. Kaya heißt eigentlich viele Sachen zusammen, die mit Rupa, also Körperlichkeit, zu tun haben. Und Chitta ist ein Ausdruck, das eigentlich alle Skala von Geistlichkeit auch in sich einhält. Kaya Chitta ist ähnlich wie Nama Rupa. Natürlich. Chitta, wenn Chitta kommt, so wie der König kann nicht kommen ohne Gefolge. Der Geist kommt immer mit den Geistesfaktoren, so wie Gefühl und so weiter. Und Körper auch, wenn Körper ist da, dann kommen alle anderen Rupas zustande. Also meine Frage war, ob Sie synonym verwandt haben oder ob Sie einen Bedeutungsunterschied sehen. Nein, es ist dasselbe. Es ist dasselbe. Nur Nuance ist ein bisschen anderes. Nama Rupa hat natürlich viel, viel weitere, viel breitere Bedeutung. Aber Bedeutung ist sehr ähnlich. Es ist nicht, die Bedeutung ist eigentlich selber. Diese Synonyme werden auch im Buddhismus als Synonyme angewendet. Der Unterschied ist nicht wesentlich. Alles, was wir in der Welt erleben, ist nichts anderes als Kaya Chitta oder Nama Rupa. Und oder fünf Aggregate von Existenz oder 12 Ayatanas oder 18 Elementen ist es bedeutet einfach alles. Wie man das zusammenfasst, ist nicht so wichtig. Sie hatten davon gesprochen, dass es im südlichen Buddhismus nicht betont wird, diese Gemeinsamkeit von Sila und Panja. Es gäbe aber eine Stelle, und da nannten Sie das damals... Es ist betont, es ist betont, natürlich es ist betont. In allen Traditionen ist es betont. Wie Training von Sila, Samadhi und Panya, wir trennen nur damit wir das dann zusammenfassen können, als ein Prozess. Und in diesem Prozess natürlich, die treffen sich alle zusammen. Und treffen sich alle zusammen, besonders in Weisheit. Also ohne Weisheit, keine wirklich die Effektivität von Sila und Samadhi wird nicht wirklich ausreichend sein, um die andere Seite von Existenz zu realisieren. Und das ist der Ziel von Buddhismus. Ja, das ist klar. Aber Sie sagten, im Nördlichen wird es so, wenn man an Panya denkt, kommt automatisch Sila, und wenn man an Sila denkt... Nein, das ist, kommt in allen Traditionen zusammen. Okay, dann jetzt kommen wir zu dem, bevor wir zu dem nächsten Schritt kommen, dann sollte ich ein bisschen erklären mehr über die 16 Objekte, die zusammenfassen Shamatha und Vipassana nach Yogacara, Shravaka Bhumi. Zusammenfassen die Objekte von, wir müssen immer betonen, jetzt sprechen wir über den Weg von den Shravakas, die Arahant, deren Ziel Arahant werden ist. Aber natürlich in Yogacara, der Weg von Shravakas und der Weg von Bodhisattvas, die treffen sich immer. Und was sehr interessant ist, wie ich schon gesagt habe, der Weg von Shravakas ist interpretiert von der Perspektive von Yogacara. Yogacara-Perspektive ist in der Tat die Alaya-Vigyana-Perspektive, ist besonders die Mahayana-Perspektive, von universale Bewusstsein. Dann, wir haben schon erklärt, dass nur wenn die Einspitzigkeit des Geistes da ist, dann natürlich, das heißt, dass dann die Hindernisse werden nicht deutlich, dann kann man Shamatha Vipassana üben. Dann soll man verstehen, nach der Yogacara-Lehre, die in den 16 Objekten, 4 Objekte sind genannt Vyapya-Objekte. Vyapya-Objekte sind alles inklusiv. Alles, was ein Schüler von dem Buddha in der Meditation erlebt, so die Yogacara-Interpretation, kann sich zusammenfassen in diesen 4 Vyapya. Vyapya heißt extensiv Objekten. Erste Objekt, wo wir werden, zweiter Schritt ist Untersuchung von den 5 Aggregaten mittels Atmungsprozess. Deswegen erkläre ich jetzt die Vyapya-Objekte, die da, dann wird man besser verstehen können. erste Vyapya Objekt ist genannt Savikalpa Pratibimba. Savikalpa Pratibimba heißt die Untersuchungen sind manchmal, die Übersetzungen sind manchmal peinlich, weil ich habe nie gesehen eine Übersetzung davon in Deutsch. Wir können das einfach übersetzen als differenzierte Bild von dem Objekt. Pratibimba heißt Reflexion, Bild. Das ist diese differenzierte Bild von dem Objekt, schließt ein die Vipassana-Objekte für diejenigen, die noch nicht die Soheit oder Nirvana verwirklicht haben oder unmittelbar erlebt haben. Für solche Ebenen, was heutzutage die meisten Ebenen sind, nicht in der Zeit von Buddha, wenn solche Ebenen, die noch nicht unmittelbar in sich Nirvana, also direkt gesehen haben, die, wenn sie Vipassana üben, sie üben immer mit diesen differenzierten Bildern. Das ist alles, was sie sehen, wenn sie Vipassana üben. Wenn sie Shamatha üben, dann alles, was sie da sehen, sind Nirvikalpa Pratibimba. Savikalpa heißt mit Differenzierung, Nirvikalpa ohne Differenzierung. Pratibimba ist dann Reflexion. Prati ist gegen, Bimba ist Bild, Gegenbild. Und Vikalpa ist ein sehr wichtiges Wort, besonders für die Verständnis von der nördlichen Tradition. Vikalpa, Vi heißt differenzieren, Kalpa heißt von dem Sanskrit-Wurzel Klip, heißt konstruieren. Das sind die Konstruktionen, die wir im Geiste machen durch Differenziation. Also, einfach gesagt, differenziertes Bild von dem Objekt. Das ist, was der Übende von Vipassana als Objekt betrachtet. Was heißt das? Wenn man Vipassana übt, dann, ich werde dann nicht jetzt erklären, es wird zu kompliziert, die 6 Objekte von Vipassana in Yogacara-Tradition, lassen wir das jetzt, vielleicht später reden wir darüber. Was wichtig ist, wenn man Vipassana übt, unterscheidet der Übende dann die sogenannte Sva-Lakshana und Samanya-Lakshana, die Selbsteigenschaften und gemeinsame Eigenschaften von den Objekten der Betrachtung. Die werden dann differenziert. So wie Härte für Erde und so. Diese Härte der Erde und so weiter, wenn er zum Beispiel bei Einatmen und Ausatmen über Härte meditiert, ist nicht sozusagen nach der Yogacara ist nicht direkte Unterscheidung von der Erde, die kommt wie, wer unterscheidet Erde direkt? Das ist Kaya Vijnana, diese Körper Bewusstsein. Was in der Vipassana unterschieden wird, ist nicht direkt, was Körper, Vijnana, Körper, Bewusstsein unterscheidet, sondern das Bild davon, Reflexion davon. Das kommt schon in der nördlichen Tradition, in Sautrantika und so weiter, die behaupten, dass wenn ich zum Beispiel weiße Wand sehe, ich sehe Wissen von dem weißen Hand, weil weißen Wand. Ich sehe kein weißen Wand. Mit den Augen, was ich sehe, ist nur weiß. Und, aber der Wand kommt dazu, indem ich das verbinde mit dem geistlichen Bild, das ich schon habe. Deswegen weiß ich, dass ich weiße Wand sehe. Also das, was wir in Vipassana als Objekt sehen, so die Yogacara, ist nicht direkt die Objekte der Sinnen, sondern ähnliche Objekte, die durch Geist dann unterschieden werden. Nur Geistbewusstsein hat Fähigkeit, Konzentration und Weisheit zu entwickeln. Diese Fähigkeit gehört nicht den Sinnenbewusstsein. Sehr wichtig zu verstehen. Und die Objekte der Geistesbewusstsein kommen entweder unmittelbar nach Sinnenerfahrung oder die kommen, also die Konzepte, die kommen dann von dem Geist selbst. Die abstrakten Konzepte, so wie Wahrheit und so weiter, sind dann nicht direkt an unmittelbare Sinnenerfahrung verbunden. Zum Beispiel, wenn ich sie sehe, dann sehe ich erst mit Auge eine Gestalt, eine gewisse Farbe. Dann, was ich unterscheide, aha, das ist der, der zu Interview kam. Das ist dann alles geistliche Bild, das ich habe. Dann ich weiter unterscheide, der ist so und so und so und so. Das ist dann alles geistlicher Prozess, nicht mehr Prozess von bloß Sehen. Und wichtig zu verstehen, die alle Objekte der Weisheit und der Konzentration sind Geistesobjekte, sind Konzepte. Dann, was ich dann weiter unterscheide, zum Beispiel, wenn ich über die vier Elemente meditiere, dann erst werde ich gelehrt von dem Lehrer, ich soll die Fäuste oder die Knochen zusammendrücken und spüren, das ist die Härte, das ist Erdeelement. Dann benutze ich Geist, damit ich das unterscheide in dem Körper. Was ich da sehe, ist natürlich ein Geistesbild von der Härte, das ich erfahren habe. Wenn dieses Geistesbild klar ist, dann wird es nur zu Vipassana-Objekt. Voraussetzung dann ist, dass ich Konzentration schon entwickelt habe. Sonst kann ich nicht mit diesem Bild in Vipassana eingehen. Ist das klar? Kann man das auch Nimitta nennen? Nimitta hat breite Bedeutung und hat technische Bedeutung. Man kann das auch als Nimitta betrachten, aber Nimitta einfach heißt Bild von dem Objekt. eine Frage. Aber lieber Fragen lassen Sie später, sonst kommen wir nicht weiter. Wie der gute Michael immer sagt, soll man die Fragen für später, nicht wahr? Ist das vernünftig? Ja, sehr gut. So, dann also, solange der Übende nicht gesehen hat, sozusagen die andere Seite von der Münze, das ist das nicht zusammengestellte, dann, wenn er meditiert, er arbeitet immer mit diesen differenzierten oder nicht differenzierten Reflexionen des Geistes. Das ist seine Meditationswelt. Er ist sozusagen in dieser Welt geschlossen. Er kommt nicht weiter. Diese Realität, so müssen wir immer betonen, nach der Mahayana-Lehre, die Realität, auch wenn die Bilder der Realität entsprechen, so wie die fünf Aggregate und so weiter, diese Bilder sind nur konventionelle Realität. Die höchste Realität ist nur eine Realität und das ist die Soheit. Das ist besondere Betonung von Mahayana. Die kommt von Pragyaparamita-Literatur. Diese Weisheit kommt nicht nur aus Mahayana-Literatur, wir finden das auch in den Agamas, aber wird nicht direkt erklärt. Aber das lassen wir zur Seite. Auf jeden Fall, das sind die zwei ersten Objekte, mit denen man arbeitet dann. Vorausgesetzt, man hat die Einspitzigkeit des Geistes entwickelt. Deswegen erst wird Entwicklung von Einspitzigkeit des Geistes, dann Shamatha und Vipassana. Dritte Objekt heißt Vastu Paryanta. Vastu Paryanta, Vastu heißt Ding. Vatu auf Pali. Paryanta heißt sozusagen Ende oder Limit von den Sachen. Indem man Soheit oder Nirvana unmittelbar erfahren hat, er ist sozusagen gekommen zu Limit, zu Ende von der Realität. Und er sieht dann nur zwei Objekte. Er ist aber nicht frei von den Bildern. Nur der Arahat, der ist frei von dieser von Bewilderung durch die Bilder des Geistes. Aber jemand, der schon Nirvana oder Soheit erlebt hat, unmittelbar erlebt hat, was sieht er? Er sieht Yatha Bhavikata. Er sieht Yavat Bhavikata. Yavat Bhavikata heißt, er sieht die sozusagen die Grenzen der Realität. Er sieht die Realität mit den Grenzen. Was sind die Grenzen der Realität? Die Grenzen der Realität sind die fünf Aggregate. Man kann nicht über die fünf Aggregate springen. Die 12 Ayatanas, die 18 Elemente der Wahrnehmung. Das sind die sozusagen, das ist der Limit oder die Begrenzung von unserer Realität, weltliche Realität. Niemand kann über diese Begrenzung hinaus. Und alles, was wir erleben, ist im Rahmen von dieser Begrenzung. Dann, wenn man etwas anderes erlebt, so wie Klaus oder Johann oder Dhammadipa und so weiter, oder Thomas, dann erlebe ich das zusammen mit Wissen von dieser Begrenzung der Realität. Nicht, das heißt, diese Objekte werden, indem ich sie erfahre, sie werden nicht als die wahre Realität wahrgenommen, sondern als nur sozusagen sie sind so wie Bilder der Realität, nicht scheinen. Das ist gutes Wort. Scheinobjekte. Dann, wenn jemand, obwohl man ist noch in jemand, der Soheit oder Nirvana unmittelbar erfahren hat, er ist noch betrügt immer, oder er ist immer arbeitet mit Scheinobjekten und wird unter Kraft von Scheinobjekten, aber er weiß, dass es Scheinobjekte sind, deswegen seine Unreinheiten des Geistes werden weniger. Putujana oder Prittakjana, Putu heißt breit. Jemand, der nur mit Scheinobjekten lebt, ist einer, der dessen Unreinheiten des Geistes sind groß, sind breit. Wenn man aber weiß, dass es Scheinobjekte sind, obwohl er noch unter Kraft von Scheinobjekten steht, die Skala von seinen Unreinheiten schrinkt, indem er weiß, dass es Scheinobjekte sind. Er versteht die Grenze der Realität. Dann zweite Realität, dass so eine Person sieht, ist Yathabhavikata. Yathabhavikata ist eigentlich nichts anderes als Soheit. Soheit in der Welt ist auch die bedingte Entstehung. Er weiß, dass alles, was geschieht durch Bedingungen durch Ursachen und Bedingungen durch Kausalität. Er hat die Kraft des Geistes, diese Kausalität unmittelbar durchzudringen. Und er sieht dann auch Dharmata, die Soheit der Elemente. Das ist die Leerheit der Elemente. Diese bedingte Entstehung kann nur da existieren, wo Leerheit ist. Ohne Leerheit kann nicht bedingte Entstehung existieren. Sehr wichtig zu verstehen. Dass normalerweise, solange man nicht unmittelbar Objekt der Befreiung nicht erlebt hat, kann man das kaum nicht wirklich verstehen. Nur wenn man das erlebt hat, dann versteht man. Alle Elemente, indem sie von unserer Erfahrung, indem sie bedingt sind, müssen unbedingt auch leer sein. Das heißt, essenzlos. Wenn sie Essenz haben, dann können sie sich nicht ändern. Aber eben Gesetz von bedingten Entstehung ist, dass alles, was wir erleben, entsteht durch Bedingungen und vergeht, sobald es entstanden ist, auf natürliche Weise. Das ist unsere Realität. Diese Realität natürlich voraussetzt die Leerheit. So wie wir gesprochen haben, Atmen, Atem voraussetzt Raum, so bedingte Entstehung voraussetzt Leerheit. Essenzlosigkeit oder Kernlosigkeit von den Elementen. Wenn sie Kern hätten, ich hätten, dann würden sie dastehen, wo sie sind. Was natürlich der Schluss dann von Mahayana ist, dass die Entstehung ist nicht real. Entstehung ist nur konventionell. Die Sachen sind konventionell entstanden, aber in der Wahrheit sind nie entstanden. Warum? Weil das, was entstanden ist, lässt sich nicht von Leerheit trennen. Das ist aber dann wir weitere Entwicklung von dieser Erfahrung. Das kommt dann in der Mahayana-Lehre. Also, wenn wir unmittelbar Objekt der Befreiung realisiert haben, so nach Yogacara, haben wir dieses Verständnis von diesen zwei Objekten, Yavat Bhavikata, Yatha Bhavikata. Wir sehen die Grenzen der Realität und wir sehen die Soheit, die Leerheit von der Realität, das wir erleben. Dann jemand, der befreit sich, der sich befreit hat von dieser, von den Unreinheiten des Geistes. Er steht in welcher Realität? Er steht in der Realität, die heißt Karya Nishpati. Karya Nishpati heißt das, was gemacht werden sollte, was ein Schüler von Buddha anbetrifft, ist schon gemacht. Und was ist gemacht? In der Philosophie von Yogacara ist nichts anderes als Transformation von unterscheidendem Bewusstsein in Weisheit. Wenn unterscheidendes Bewusstsein sich in Weisheit transformiert, dann werden alle Grobheiten des Geistes beseitigt. Die Grobheiten des Geistes sind dann auch verantwortlich für die geistige Turbulenzen, die wir haben. Diese geistige Turbulenzen können nicht erscheinen, wenn unterscheidende Bewusstsein, die auf den Bildern von Scheinrealität basiert ist, wird transformiert in Weisheit. Paravritti. Die Yogacara immer spricht von Paravritti. Diese Transformation zu Weisheit, so die Mahayana-Lehre, nicht nur Mahayana, das kommt auch in Agamas, ist aber nur teilweise, es kommt zu kompletten Zustand von Transformation, nur im Zustand von Buddha. Weil obwohl der Arahat hat keine Unreinheiten des Geistes, er hat nicht beseitigt die Tendenzen, sogenannte Vasanas. Diese Vasanas, Tendenzen, sind dann nur beseitigt im Zustand von Buddha. Aber der Arahat hat gemacht alles, was gemacht werden soll für einen, der sich von Leiden, von Samsara befreien möchte. In diesem Sinne, er ist Karya Nishpati, was sein Weg ist vollkommen. Vollkommen in dem Sinne, dass er sich von den Scheinbildern der Realität befreit hat und seit die Unterscheidungen, die basiert sind als Scheinbildern von der Realität, sind dann transformiert in Weisheit. Also diese vier Objekte ist, was der Meditierende in seinem langen Weg zur Befreiung dann erfährt, bis er dann sein Job verwirklicht hat. Und jetzt kommen wir zu unserer Anapanasati. Dann unsere Erklärung wird dann viel klarer, wenn wir das im Geiste halten, was für Objekte wir da haben in Shamatha und Vipassana Meditation. Wenn wir über Anapanasati üben, mit Anapanasati üben. Also nachdem die Einspitzigkeit des Geistes ist vorhanden, dann zweiter Schritt ist die Unterscheidung von den fünf Aggregaten auf der Grundlage von Einatmen und Ausatmen. hier auch in dem niemand wird verstehen Europa, wenn nicht erklärt wird. Dann, wenn erklärt wird, dass Atem und Körper, dass die Erfahrung von Atem ermöglicht, ist Rupa, dann der Meditierende an Atem wird verstehen, das Objekt. Objekt ist Rupa, Rupa Skanda. Auch was immer er mit Atem erfährt, innere Atem, outere Atem, äußere Atem, in Vergangenheit, jetzige, in Zukunft, feine Atem, grobe Atem, Atem in feineren Welt, Atem in groberen Welt, Atem, das weit weg ist, Atem, was in Nahe steht, alles das ist nur Rupa, nur Objekt, wenn man mit Atem arbeitet. Das, was dann Atem empfängt, Empfang von dem Objekt auf Grundlage von Berührung, ist nichts anderes als Vedana, Vedana Skanda, die Aggregat von Gefühl. Wenn hier ist der Asanga sehr wissenschaftlich, wenn diese Qualität von Atem ist grob, rau und so weiter, dann erfährt er mit dem Objekt unangenehmes Gefühl, wenn es gleichmäßig ist und glatt fließend ist, dann erfährt er ein angenehmes Gefühl. Wenn er diese zwei sind nicht da und wenn er nicht klar unterscheiden kann, einatmen, ausatmen, im Sinne von angenehm oder unangenehm, dann erfährt er neutrales Gefühl. Alles das ist auf Grundlage von Erfahrung von dem Objekt, ist nichts anderes als Vedana Skanda, Aggregat von den Gefühlen. Dann das Bild von dem Einatmen und Ausatmen, das er sich im Geiste macht, ist nichts anderes als dann die Wahrnehmung Skanda. Dann die Wille, die er braucht, seinen Geist zu dem Atem zu lenken, dann Aufmerksamkeit auf Atem und so weiter, das ist dann Samskara Skanda. Und die Unterscheidung von dem Atem selbst ist dann nichts anderes als Vijnana Skanda. So, warum braucht er diese Unterscheidung nach der Yogacara ist, man unbedingt braucht die Welt und eigene Erfahrung im Rahmen von Skanda zu unterscheiden, indem man verwirrt ist oder Unklarheit hat über Svalakshana, über Selbsteigenschaft von dem Objekt der Betrachtung. Wenn Objekt der Betrachtung von die Atmung ist, einatmen, ausatmen, man muss sehr, sehr klar sein über die wahren Eigenschaften von dem Objekt und von dem Subjekt, das dieses Objekt betrachtet. Nur dann wird er imstande sein, diese Objekt und Subjekt loslassen und tief in Shamatha und Vipassana eingehen. Man kann tief in Shamatha und Vipassana eingehen, nur indem man loslässt. Loslässt was? Loslässt das, was nicht ich ist und was nicht dem Ich gehört. Atem, natürlich, oder Pneuma, oder Atem, indem es mit Seele identifiziert ist und die Ähnlichkeit von, mit Prana, auch wird verstanden als Selbst. Deswegen es ist sehr wichtig, erst diese Identifikation von Atem mit Selbst oder mit Seele, mit einem dauernden Dasein zu brechen. Damit man es wirklich effektiv machen kann, dann dritter Schritt ist, die bedingte Entstehung von dem Phänomen Einatmen und Ausatmen zu verstehen. Und wie macht der Meditierende diesen Schritt? Sehr interessante Erklärung von bedingten Entstehung. Er untersucht die Grundlage von dem Phänomen Einatmen, Ausatmen. Und er sieht, was wir schon gestern erklärt haben, der Atem ist da nur indem der Körper und Geist da sind, oder Körper und Geist ist die Voraussetzung für die Erfahrung von Einatmen und Ausatmen. Das, wenn er das sehr klar sieht und sieht, dass die Qualität von Einatmen und Ausatmen sich ändert, wenn die Qualität von Körperlichkeit und Geistlichkeit Erfahrung sich ändert, dann fragt er weiter, was ist die Voraussetzung, was ist die Grundlage für die Erfahrung von Einatmen, von Körperlichkeit und Geistlichkeit. Und indem er untersucht mit Eifer, er findet, sehr interessant, was findet er? Er findet, dass die Voraussetzung für Körperlichkeit und Geistlichkeit ist Lebensfakultät. Lebensfakultät hat natürlich sehr enge Beziehung mit Atem oder mit Prana. Manchmal wird Lebensfakultät mit Prana identifiziert. Nein, Jivitendriya. Jivitendriya. Manchmal wird Jivitendriya, kenntest du mir bitte ein bisschen? Ich wollte gerade. Sehen Sie, ein guter Mahayana-Mönch. Theravada-Mönche sind meistens nicht so schnell im Verständnis von dem Geist von anderen. Er ist gut trainiert in Vietnam, im chinesischen Tempel. Die Aufgabe des Mahayana-Mönches ist, sich selbst vergessen und sich mit den Bedürfnissen von anderen zu identifizieren. Wenn man das machen kann, dann ist man ein wahrer Mahayana-Kämpfer. Na gut. Jivitendriya. Jivitendriya, wie ich gesagt habe, was ist Funktion von Jivitendriya? Jivitendriya, so Abhidharma-Lehre, ist so wie Matrone, die diese kleinen Baby schützt und gibt ihm Milch, nicht Mutter, sondern Amme. Das ist so wie unsere gute Amme. Solange die Amme da ist, es gibt zwei Sorten von Jivitendriya, Rupa Jivitendriya, Nama Jivitendriya. Beide, was sie machen, ist, so wie Amme, sie schützen die Körperlichkeit und die Geistlichkeit. In dieser Funktion natürlich sind sehr, sehr ähnlich und manchmal identifiziert mit Prana. Prana ist auch das, was die Körperlichkeit und Geistlichkeit schützt und lenkt. Deswegen kein Wunder, dass es in den Upanishaden auch mit Gott, mit Brahma identifiziert wird. In der Tantra-Lehre, sogar in der buddhistischen Lehre, buddhistische Tantra, kommt dieses Konzept wieder und wieder. Prana wird mit Para-Atma, mit großem Selbst identifiziert, was zu verwirklichen ist. Also, wir leben, indem wir Körperlichkeit und Geistlichkeit haben, und diese Körperlichkeit und Geistlichkeit funktioniert auf Grundlage von Lebensfakultät. Wenn wir sterben, dann auch die Lebensfakultät ist zerstreut. Dann weiter der Ibende untersucht, woher kommt diese Jivitendriya, die unsere Erfahrung von Körper und Geist möglich macht. Und wenn er tief darüber meditiert, er sieht, es kommt von den früheren Samskaras, indem wir Samskaras, die Wille-Formationen akkumuliert haben, am Ende des Lebens. Diese Karma hat uns in neue Leben hingeworfen. Wir haben gestern darüber gesprochen, die Asanga hat untersucht, die Grundlage von Einatmen und Ausatmen. Die sind zwei, Akshepaka Karma, Karma, das uns hingeworfen hat in nächste Existenz, und Raum, innerer Raum im Körper. Das sind die Grundlagen von Atem. Jetzt kommen wir zu selben Idee, aber auf andere Weise, durch Untersuchung von bedingten Entstehung mittels Atmen. Und was passiert da? Der Meditierende da fragt, wovon kommen diese früheren Willenformationen, die wir akkumuliert haben und die uns in ein neues Leben hingeworfen haben? Und natürlich, was ist die Antwort? Avidya. Was ist Avidya? Avidya ist nichts anderes als falsche Wahrnehmung. Durch falsche Wahrnehmung wir schaffen neue Willensformationen. Durch neue Willensformationen schaffen wir die Voraussetzungen für ein neues Leben, samsarisches Leben, das sich dann durch Lebensfakultät und Körperlichkeit und Geistlichkeit manifestiert. Und dann natürlich Atem kommt dazu. So untersucht einer der in zu Klarheit kommen möchte über Einatmen und Ausatmen, die bedingte Entstehung mittels Einatmen und Ausatmen, indem er die Gründe von diesem Phänomen untersucht. Und dann, vierter Schritt, was ist vierter Schritt? Das lässt sich natürlich vermuten. Vierter Schritt ist, durch Einatmen und Ausatmen und die früheren Übungen verstehen die vier edle Wahrheiten. Diese vier edle Wahrheiten heißen vier edle Wahrheiten, indem nur die Menschen, die edler sind, und in der Buddhismus edler ist einer, der unmittelbar Objekt der Befreiung, ob es Nirvana ist oder Soheit ist, erfahren hat, der wird edler. Das heißt, dass diese edler Wahrheiten gehören, streng gesagt, nur den Edlen, nur denjenigen, die unmittelbar andere Seite von Minze, von unserer Existenz, das heißt, das Nicht-Geschaffene unmittelbar erfahren haben. Deswegen jetzt die 16 Übungen, das fünfte Schritt ist und worüber wir dann morgen sprechen werden, sind in Yogacara Bhumishastra auf Grundlage von Anapana Sutta und so weiter und Rahulovada Sutta in der teilweise auch. Es wird erklärt in Anapana Sutta, dass die Meditierenden meditieren über verschiedene Objekte. Der Buddha auch, bevor er erklärt Anapana Sati zu Rahula, erklärt die vier Brahma-Viharas, erklärt Meditation über die Elemente, erklärt die in Anapana Sutta erklärt, Anicca Sanya, das ist nichts anderes als Vipassana. Nur dann erklärt er die 16 Übungen von Anapanasati. Das heißt, dass die 16 Übungen von Anapanasati streng gesagt sind dann in dem Anapanasati ist ein vollkommener Kurs der Befreiung. Dieser vollkommene Kurs der Befreiung kommt streng gesagt nach der Verwirklichung von unmittelbaren Sehen von vier edlen Wahrheiten. Das heißt, wenn man diesen Weg von Sehen schon gemacht hat, Weg von Sehen heißt Weg von unmittelbaren Erfahrungen, von Objekt der Befreiung. Dann die 16 Übungen erklären dann besonders, nicht aber nur, besonders Bhavana Marga, der Weg von Meditation. Erst muss man den Weg von Sehen gehen, dann kann man Weg von Meditation gehen. Weg von Sehen heißt Weg zu unmittelbaren Erfahrungen. Nicht konzeptuellen, sondern unmittelbaren, von dem Objekt der Befreiung. Deswegen jetzt im Rahmen von dieser Untersuchung von Skandas, von bedingten Entstehung und von den vier edlen Wahrheiten, die Untersuchung von der vier edlen Wahrheiten, dann ist unmittelbar verbunden mit mit 16 Übungen von Anapanasati. Das ist von der Praxis von vier Grundlagen der Achtsamkeit mittels Atmung, Einatmung und Ausatmung, mittels Anapanasati. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja? Also, indem man so die bedingte Entstehung untersucht hat und sieht, dass alles, was man erfährt, kommt zustande durch Bedingungen und vergeht in dem Moment, es entstanden ist. Alles das, was Atem und mit Atem verbunden ist, ist nichts anderes als Dukkha. Dann untersucht er natürlich die jetzt in nördlichen Buddhismus, diese Idee kommt auch in südlichen Buddhismus, aber nicht so klar. In nördlichen Buddhismus sehr wird betont Arbeit mit Konzepten, Konzeptenklarheit. Wenn man über vier edlen Wahrheiten meditiert, meditiert man über die 16 Aspekten von der vier edlen Wahrheiten. Die muss man dann verstehen und die sind alle, es kommt in Patisambhidamaga auch, aber ein bisschen anderes erklärt. Dann er meditiert, wenn er meditiert Dukkha, er meditiert erst natürlich über Vergänglichkeit, indem er diese Vergänglichkeit sieht. Er hat schon Einspitzigkeit des Geistes, deswegen er kann sehen durch Vipassana Samadhi, er kann sehen, wie die Elemente der Erfahrung, die mit Einatmen und Ausatmen verbunden sind, entstehen und vergehen in demselben Moment, entstehen durch Bedingungen und vergehen auf natürliche Weise, so wie Atem entsteht durch frühere Karma und durch Raum, das wir im Körper haben. Und sobald es entsteht, wieder vergeht es in dem Raum, das wir im Körper haben. Genauso die Elemente von bedingten Entstehung vergehen, sobald sie entstehen. Der Buddha hat immer betont, man soll so meditieren, dass jede Einatmen ist ein neues Leben. Mit Ende von Einatmen stirbt man. Wenn man so meditiert, bekommt man was? Samvega. Wie übersetzt man Samvega, Virya? Weltabwendung. Ernüchterung. Ernüchterung. Ja, okay. Eigentlich. Also Energie ohne Samvega. Keine Energie zu praktizieren. Also Anicca in Theravada, Anicca, Dukkha, Anatta und Asubha. In der nördlichen Tradition Anicca, Dukkha, Sunyata und Anatta. Sunyata heißt nicht mir gehört. Sunyata ist nichts anderes als nicht mir gehört, indem es vergänglich ist, in dem Atem und was die Elemente, die mit der Erfahrung, das mit Atem verbunden sind, das ist eigentlich das Ganze, Körperlichkeit und Geistlichkeit, die fünf Aggregate, indem sie vergehen in dem Moment, dass sie entstehen, sind sie Dukkha. Diese Dukkha sieht Dukkha von Formationen, sieht klar nur einer, der tief in Vipassana eingehen kann. Sonst nicht. Diese Erfahrung dann ist Öffnung für die andere Seite von der Münze, von nicht geschaffenen. Dann, wenn alles, was vergänglich ist und alles, was wir erfahren, vergänglich ist, ist Dukkha. Dukkha bedeutet wörtlich, du ist schlecht, ka ist Himmel. Indem wir in Vergänglichkeit geboren sind, wir sind geboren unter schlechten Himmel. Ob wir uns das wünschen oder nicht, wir sind einfach da, indem wir in Vergänglichkeit leben. Dann dieser Zustand natürlich gehört mir nicht, dass, indem es mir nicht gehört, bin ich es nicht. Deswegen diese Folge in der nördlichen Tradition. Man findet nicht nur in Mahayana diese Folge, auch schon in Sarvastivada. Da unterscheidet sich von Theravada. In Theravada dann Asubha oder Unrein ist nichts anderes als Dukkha. Ist ein Aspekt von Dukkha. Unreinheit ist Aspekt von Dukkha. Und Sunyata in diesem Sinne ist auch nichts anderes als Aspekt von Dukkha. Was peinlich ist, kann nicht mir gehören. Was nicht mir gehört, das bin ich nicht. Das ist dann die Folge im nördlichen Buddhismus, wie man meditiert. So, dann untersucht der Meditierende natürlich die Ursache von dem schlechten Himmel, von Vergänglichkeit, in dem er sich befindet, und er weiß, dass es nichts an den Samudaya Satcha, der Grund für dieses schlechte Himmel, ist nichts anderes als die Befleckungen des Geistes, angefangen mit Gier, das uns dann von einer Existenz in andere Existenz wirft. Dann er untersucht das im Sinne von, dies Leiden hat Grund, das ist erst, das sieht er klar, dies Leiden hat Akkumulierung, indem da Begierde ist, akkumuliert man Karma, diese Karma hat, bringt mit sich selbst Geburt, das ist der dritte Aspekt von Samudaya Satcha, und die Geburt kommt durch Bedingungen. Wenn er so untersucht hat, die Bedingungen, dann weiß er auch, dass wenn etwas verursacht ist, wenn die Ursachen nicht da sind, dann kann es auch nicht da sein. Dann versteht er Wahrheit von Nirodha, von Erlöschung. Na prima. Erlöschung. Dann versteht er auch Erlöschung, versteht er, dass diese Erlöschung, in dem es kein Leiden da ist, ist friedlich, ist wunderbar und ist Nisarana. Nisarana heißt, ist weggehen von dem Leiden. Das sind die vier Aspekte von Wahrheit, von Erlöschung. Und dann, indem er die Wahrheit von Erlöschung sieht, dann untersucht er auch die vier Aspekte von dem Weg, der Grund von Erlöschung. Ursache von Erlöschung ist dann der Weg. Der ist der Weg, mittlere Weg, in dem er fährt, in dem er hat feste Grundlage und so weiter. Also er sieht Leiden und seine Ursache, er sieht Ende von Leiden und Ursache von Ende von Leiden. Alles mit Hilfe von Einatmen und Ausatmen. Dann kommen die 16 Übungen, die wir dann morgen erklären werden. Die 16 Übungen ist nichts anderes als die vier Grundlagen der Achtsamkeit, die der Meditierende übt, auf mit Hilfe von Einatmen und Ausatmen. Also die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Erste ist Grundlage von Achtsamkeit gegenüber Körper Und da sind 4 Übungen. Hm? Kennen Sie schon? Digham, auf Pali, Digham va Asasanto, Digham Asasamiti Pajanati, Digham va Pasasanto, Digham Pasasamiti Pajanati, Rasam va Asasanto, Rasam Asasamiti Pajanati, Rasam va Pasasanto, Rasam Pasasamiti Pajanati, Sabakaya Patisamvedi Asasisamiti Sikhati, Sabakaya Patisamvedi Pasasisamiti Sikhati, Pasambayam Kaya Sankaram Asasisamiti Sikhati, Pasambayam Kaya Sankaram Pasasisamiti Sikhati. Der Virial übersetzt. Ich atme, wenn ich einatme, langes Atem, ich weiß mit Weisheit, dass ich atme ein langes Atem, wenn ich atme aus, lange Atem. Ich weiß mit Weisheit, dass ich atme aus, lange Atem. Wenn ich kurzen, dann ich weiß mit Weisheit, ein, aus, dasselbe. Sabba kaya patisamvedi asasisamiti sikati. Ich lerne. Ich lerne so einatmen und ausatmen, dass ich den ganzen Körper erlebe oder erfahre. Und nächste ist dann Pasambayam Kaya Sankaram. Ich bringe die Körperformationen zur Ruhe, so lerne ich, atme ich ein, atme ich aus. Und wie es die Erklärung ist in der Yogacara-Version, lernen wir dann morgen, heute so viel. Hm? Kann man noch eine Frage stellen oder besser im Interview oder bitte? Kann man noch eine Frage stellen oder ist es ein bisschen spät, dann mache ich morgen oder so? Dann, wenn es dringend ist, dann jetzt. Wenn es nicht dringend ist, dann morgen, bevor wir mit den 16 Übungen anfangen. Ja, dann morgen. Okay. Na prima. Dann machen wir eine kleine Pause oder fangen wir gleich an mit Metta-Meditation. Wenn jemand möchte zu Toilette und so weiter, kann man machen. Ich selbst gehe.